Es darf in kürzester Frist in Deutschland keinen Haushalt geben, der nicht dem Rundfunk angeschlossen wäre, der nicht am Gemeinschaftsempfang der gesamten Nation teilnimmt. Deutschland muss im Rundfunk lebender Völker führend werden. Es muss im Verhältnis zu den anderen Staaten die meisten Rundfunkteilnehmer aufweisen können und durch diesen Umstand gesichert die größten Rundfunkleistungen hervorbringen. Das deutsche Volk muss sich dafür einsetzen, dass das Wort seines nationalsozialistischen Reichsministers Dr. Goebbels zur Wahrheit wird. Der Rundfunk ist die neue Weltmacht und der Volksempfänger, den wir jetzt dem deutschen Volke anbieten, ist der Wegbereiter zu dieser Weltmacht.